SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Im Herrenzimmer des Bezirkshauptmanns hing das Porträt den Fenstern gegenüber und so hoch an der Wand, dass Stirn und Haar im dunkelbraunen Schatten des alten hölzernen Suffits verdämmerten. Die Neugier des Enkels kreiste beständig um die erloschene Gestalt und den verschollenen Ruhm des Großvaters. Manchmal, an stillen Nachmittagen, stieg Karl Josef auf einen Stuhl und betrachtete das Bildnis des Großvaters aus der Nähe. Es zerfiel in zahlreiche tiefe Schatten und helle Lichtflecke, in Pinselstriche und Tupfen, in ein tausendfältiges Gewebe der bemalten Leinwand, in ein hartes Farbenspiel getrockneten Öls. Karl Josef stieg vom Stuhl. Der grüne Schatten der Bäume spielte auf dem braunen Rock des Großvaters. Die Pinselstriche und Tupfen fügten sich wieder zu der vertrauten, aber unergründlichen Physiognomie, und die Augen erhielten ihren gewohnten, fernen, dem Dunkel der Decke entgegendämmernden Blick. Jedes Jahr in den Sommerferien fanden die stummen Unterhaltungen des Enkels mit dem Großvater statt. Nichts verriet der Tote, nichts erfuhr der Junge. Von Jahr zu Jahr schien das Bildnis blasser und jenseitiger zu werden, als stürbe der Held von Solferino noch einmal dahin, als zöge er sein Andenken langsam zu sich hinüber und als müsste eine Zeit kommen, in der eine leere Leinwand aus dem schwarzen Rahmen, noch stummer als das Porträt, auf den Nachkommen niederstarren würde. Einmal, es waren die letzten Ferien, in einem Jahr sollte Karl Josef ausgemustert werden, sagte der Bezirkshauptmann beim Abschied: »Ich hoffe, dass alles glatt geht. Du bist der Enkel des Helden von Solferino. Denk dran, dann kann da nichts passieren.« Auch der Oberst, alle Lehrer, alle Unteroffiziere dachten daran, und also konnte Karl Josef in der Tat nichts passieren. Obwohl er kein ausgezeichneter Reiter war, in der Terrainlehre schwach, in der Trigonometrie ganz versagt hatte, kam er mit einer guten Nummer durch, wurde als Leutnant ausgemustert und den 10. Ulanen zugeteilt. Die Augen trunken vom eigenen neuen Glanz und von der letzten feierlichen Messe, das Ohr erfüllt von den donnernden Abschiedsreden des Obersten, im azurenen Waffenrock mit goldenen Knöpfen, das silberne Patronentäschchen mit dem goldenen erhabenen Doppeladler am Rücken, die Tschapka mit Schuppenriemen und Haarschweif in der linken, in knallroten Reithosen, spiegelnden Stiefeln, singenden Sporen, den Säbel mit breitem Korb an der Hüfte, so präsentierte sich Karl Josef an einem heißen Sommertag seinem Vater. Es war diesmal kein Sonntag. Ein Leutnant durfte auch am Mittwoch kommen. Der Bezirkshauptmann saß in seinem Arbeitszimmer. »Mach dir's bequem«, sagte er. Er legte den Zwicker ab, zog die Augenlider zusammen, erhob sich, musterte seinen Sohn und fand alles in Ordnung. Er umarmte Karl Josef, sie küssten sich flüchtig auf die Wangen. »Nimm Platz«, sagte der Bezirkshauptmann und drückte den Leutnant in einen Sessel. Er selbst ging auf und ab durchs Zimmer. Er überlegte einen passenden Anfang. Ein Tadel war diesmal nicht anzubringen. Mit einem Ausdruck der Zufriedenheit konnte man nicht beginnen. »Du solltest dich jetzt«, sagte er endlich, »mit der Geschichte deines Regiments beschäftigen und auch ein wenig in der Geschichte des Regiments nachlesen, in dem dein Großvater gekämpft hat. Ich habe 2 Tage dienstlich in Wien zu tun, wirst mich begleiten.« Dann schwang er die Tischglocke. Jacques kam. »Fräulein Hirschwitz«, befahl der Bezirkshauptmann, »möchte heute den Wein heraufholen lassen. Und wann's geht Rindfleisch vorbereiten und Kirschknödel? Wir essen heute 20 Minuten später als gewöhnlich.« »Jawohl, Herr Baron«, sagte Jacques, sah Karl Josef an und flüsterte, »gratuliere herzlich.« Der Bezirkshauptmann ging zum Fenster. Die Szene drohte rührend zu werden. Hinter seinem Rücken vernahm er, wie der Sohn den Diener die Hand gab, Jacques mit den Füßen scharrte, etwas Unverständliches vom seligen Herrn murmelte. Er wandte sich erst um, als Jacques das Zimmer verlassen hatte. »In meiner Jugend wäre ich auch gern Soldat geworden. Dein Großvater hat's ausdrücklich verboten. Jetzt bin ich zufrieden, dass du nicht Beamter bist.« »Jawohl, Papa«, erwiderte Karl Josef. Es gab Wein, auch Rindfleisch und Kirschknödel hatte man ermöglicht. Fräulein Hirschwitz kam im sonntäglich Grauseidenen und ließ beim Anblick Karl Josefs den größten Teil ihrer Strenge ohne weiteres fallen. »Ich freue mich sehr«, sagte sie, »und beglückwünsche Sie herzlich.« Beglückwünschen heißt gratulieren, bemerkte der Bezirkshauptmann, und man begann zu essen. Du brauchst dich nicht zu eilen, sagte der Alte. Wann ich schneller fertig bin, so warte ich noch ein bisschen. Karl Josef sah auf. Er begriff, dass der Vater seit Jahr und Tag wohl gewusst hatte, wie viel Mühe es kostete, mit ihm Schritt zu halten. Und zum ersten Mal war es ihm, als sähe er durch den Panzer des Alten in sein lebendiges Herz und in das Gewebe seiner geheimen Gedanken. Obwohl er bereits ein Leutnant war, wurde Karl Josef rot. »Danke, Papa«, sagte er. Der Bezirkshauptmann löffelte hastig weiter, er schien nicht zu hören. Ein paar Tage später stiegen sie in den Zug nach Wien. Der Sohn las in der Zeitung, der Alte in den Akten. Einmal blickte der Bezirkshauptmann auf und sagte, »Wir wollen in Wien eine Salonhose bestellen. Du hast nur zwei.« »Danke, Papa.« Sie lasen weiter. Sie waren knapp eine Viertelstunde vor Wien, als der Vater die Akten zusammenklappte. Der Sohn legte sofort die Zeitung weg. Der Bezirkshauptmann sah auf die Fensterscheibe, dann ein paar Sekunden auf den Sohn. Plötzlich sagte er, »Du kennst doch den Wachtmeister Slama?« Der Name schlug an Karl Josefs Gedächtnis, ein Ruf aus verlorenen Zeiten. Er sah sofort den Weg, der zum Gendarmeriekommando führte, das niedrige Zimmer, den geblümten Schlafrock, das breite und wohlbepackte Bett. Er roch den Duft der Wiesen und gleichzeitig das Reseda der Frau Slama. Er lauschte. »Er ist leider Witwer worden in diesem Jahr«, fuhr der Alte fort. »Traurig. Die Frau ist an einer Geburt gestorben. Solltest ihn besuchen.« Es wurde auf einmal unerträglich heiß im Coupé. Karl Josef versuchte, den Kragen zu lockern. Während er vergeblich nach einem passenden Wort rang, stieg eine törichte, heiße, kindische Lust zu weinen in ihm auf, würgte in ihm Hals, sein Gaumen wurde trocken, als hätte er seit Tagen nicht getrunken. Er fühlte den Blick seines Vaters, sah angestrengt in die Landschaft, empfand die Nähe des Ziels, dem sie unaufhaltsam entgegenfuhren, als eine Verschärfung seiner Qual, wünschte sich wenigstens in den Korridor und sah gleichzeitig ein, dass er dem Blick und der Mitteilung des Alten nicht davonlaufen könnte. Er raffte schnell ein paar schwache, vorläufige Kräfte zusammen und sagte, »Ich werde ihn besuchen.« »Scheint, dass du die Eisenbahn nicht verträgst«, bemerkte der Vater. »Jawohl, Papa.« Stumm und aufrecht von einer Qual bedrängt, der er keinen Namen hätte geben können, die er niemals gekannt hatte und die wie eine rätselhafte Krankheit aus fernen Zonen war, fuhr Karl Josef ins Hotel. Es gelang ihm noch, »Pardon, Papa« zu sagen, dann schloss er sein Zimmer ab, packte den Koffer aus und zog die Mappe hervor, in der ein paar Briefe der Frau Slama lagen, in den Umschlägen, wie sie gekommen waren, mit der chiffrierten Adresse Meeresschweißkirchen, Poste Restante. Die blauen Blätter hatten die Farbe des Himmels und einen Hauch von Reseda, und die zarten schwarzen Buchstaben flogen wie eine geordnete Schar schlanker Schwalben dahin. Briefe der toten Frau Slama. Sie erschienen Karl Josef als die frühen Künder ihres plötzlichen Endes, von der geisterhaften Feinheit, die nur todgeweihten Händen entströmt, vorweggenommene Grüße aus dem Jenseits. Den letzten Brief hatte er nicht beantwortet. Die Ausmusterung, die Reden, der Abschied, die Messe, die Ernennung, der neue Rang und die neuen Uniformen verloren ihre Bedeutung vor dem gewichtlosen, dunklen Zug der beschwingten Buchstaben auf blauem Hintergrund. Noch lagen auf seiner Haut die Spuren der liebkosenden Hände der toten Frau, und in seinen eigenen warmen Händen barg sich noch die Erinnerung an ihre kühle Brust, und mit geschlossenen Augen sah er die selige Müdigkeit in ihrem liebessatten Angesicht, den offenen roten Mund und den weißen Schimmer der Zähne, den lässig gekrümmten Arm, in jeder Linie des Körpers den fließenden Abglanz wunschloser Träume und glücklichen Schlafs. »Wahrscheinlich hätte ich sie gar nicht mehr besucht«, dachte der Leutnant, »ich hätte sie vergessen. Ihre Worte waren zärtlich. Sie war eine Mutter. Sie hat mich geliebt. Sie ist gestorben.« Es war klar, dass er Schuld an ihrem Tode trug. An der Schwelle seines Lebens lag sie, eine geliebte Leiche. Er packte die Briefe ein, er schloss den Koffer. Er ging in den Korridor, klopfte an die Tür seines Vaters. Der Bezirkshauptmann ordnete seine Krawatte vor dem Spiegel. Er hatte noch in der Statthalterei zu tun, in der Polizeidirektion, im Oberlandesgericht. »Du begleitest mich«, sagte er. Sie fuhren im Zweispänner auf Gummirädern. Festlicher als je erschienen die Straßen Karl Josef. Das breite sommerliche Gold des Nachmittags floss über Häuser und Bäume, Straßenbahnen, Passanten, Polizisten, grüne Bänke, Monumente und Gärten. Man hörte den hurtigen, schnalzenden Aufschlag der Hufe auf das Pflaster. Junge Frauen glitten wie helle, zärtliche Lichter vorbei. Soldaten salutierten, Schaufenster schimmerten. Der Sommer wehte milde durch die große Stadt. Sie hielten vor den Läden, bestellten bei Reitmeier in den Tuchlauben ein paar Salonstiefletten, matt, Chevreau für Hofball und Audienz, eine Salonhose auf der Wieden beim Hof- und Militärschneider Ettlinger, und es ereignete sich das Unglaubliche, dass der Bezirkshauptmann beim Hofjuwelier Schawransky eine silberne Tabatière solide und mit geripptem Rücken auswählte, ein Luxusgegenstand, in den er die tröstlichen Worte eingravieren ließ: In periculo securitas, dein Vater. Sie landeten vor dem Volksgarten und tranken Kaffee. Weiß im dunkelgrünen Schatten leuchteten die runden Tische der Terrasse, auf den Tischtüchern blauten die Siphons. Wenn die Musik innehielt, hörte man den jubelnden Gesang der Vögel. Der Bezirkshauptmann hob den Kopf und als zöge er Erinnerungen aus der Höhe, begann er: Hier hab ich einmal ein kleines Mädel kennengelernt. Wie lang wird's her sein? Er verlor sich in stummen Berechnungen. Lange, lange Jahre schienen seit damals vergangen. Es war Karl Josef, als säße neben ihm nicht sein Vater, sondern ein Urahne. Mitzi Schienagel hat's geheißen, sagte der Alte. In den dichten Kronen der Kastanien suchte er nach dem verschollenen Bildnis Fräulein Schienagels, als wäre sie ein Vögelchen gewesen. Sie lebt noch? Fragte Karl Josef aus Höflichkeit und wie um einen Anhaltspunkt für die Abschätzung der verschwundenen Epochen zu gewinnen. Hoffentlich, hoffentlich. Zu meiner Zeit, weißt du, war man nicht sentimental. Man nahm Abschied von Mädchen und auch von Freunden. Er unterbrach sich plötzlich. Ein Fremder stand an ihrem Tisch, ein Mann mit Schlapphut und flatternder Krawatte, in einem grauen und sehr alten Cutaway mit schlaffen Schößen, dichtes langes Haar im Nacken, das breite graue Gesicht mangelhaft rasiert, auf den ersten Blick ein Maler, von jener übertriebenen Deutlichkeit der überlieferten künstlerischen Physiognomie, die unwirklich erscheint und ausgeschnitten aus alten Illustrationen. Der Fremde legte seine Mappe auf den Tisch und machte Anstalten, seine Werke anzubieten, mit dem hochmütigen Gleichmut, dem ihm Armut und Sendung zu gleichen Teilen eingeben mochten. »Aber Moser«, sagte Herr von Trotta. Der Maler rollte langsam die schweren Lider von seinen großen hellen Augen empor, betrachtete ein paar Sekunden den Bezirkshauptmann, streckte die Hand aus und sagte: »Trotta!« Im nächsten Augenblick schon hatte er die Bestürzung wie die Sanftheit abgelegt, schmetterte die Mappe hin, dass die Gläser zitterten, rief dreimal hintereinander: Donnerwetter! Neigte den Kopf gegen den Leutnant vor, zog die Augenbrauen zusammen, lehnte sich wieder zurück und sagte: Wie, Herr Statthalter, der Herr Sohn? »Das ist mein Jugendfreund, der Herr Professor Moser«, erklärte der Bezirkshauptmann. »Donnerwetter, Herr Statthalter«, wiederholte Moser. Er fasste gleichzeitig nach dem Frack eines Kellners, erhob sich und flüsterte eine Bestellung wie ein Geheimnis, setzte sich und schwieg, die Augen in jene Richtung gewendet, aus der der Kellner mit den Getränken kommen musste. Schließlich stand ein Sodawasser vor ihm, halb gefüllt mit wasserklarem Slivovitz. »Professor Moser hat den Großvater gemalt«, bemerkte der alte Trotter. Karl Josef sah den Vater und den Maler an, und in seiner Erinnerung erstand das Porträt des Großvaters, verdämmernd unter dem Suffit des Herrenzimmers. Unfassbar erschien ihm die Beziehung des Großvaters zu diesem Professor. Die Vertrautheit des Vaters mit Moser erschreckte ihn. Er sah die schmutzige, breite Hand des Fremden mit freundschaftlichem Schlag auf die gestreifte Hose des Bezirkshauptmanns niederfallen und den abwehrenden, sanften Rückzug des väterlichen Oberschenkels. Da saß nun der Alte, würdig wie sonst, zurückgelehnt und gleichsam abgehalten vom Alkoholgeruch, der gegen seine Brust und sein Angesicht gerichtet war, lächelte und ließ sich alles gefallen. »Solltest dich renovieren lassen«, sagte der Maler. »Schäbig bist du geworden. Dein Vater hat anders ausgesehen.« Der Bezirkshauptmann strich seinen Backenbart und lächelte. »Ja, der alte Trotter«, sagte der Maler wieder. »Zahlen«, sagte plötzlich leise der Bezirkshauptmann. »Du entschuldigst, Moser, wir haben eine Verabredung.« Der Maler blieb sitzen, Vater und Sohn verließen den Garten. Siehst du, der Moser«, begann der Bezirkshauptmann, schwieg eine Weile, suchte nach einem gerecht abwägenden Wort und sagte endlich, »aus dem hätte was werden können.« »Ja, Papa. Wie er das Bild vom Großvater gemacht hat, war er 16 Jahre alt. Waren wir beide 16 Jahre alt. Es war mein einziger Freund in der Klasse. Dann ist er in die Akademie gekommen. Der Schnaps hat ihn halt erwischt. Erst trotzdem...« Der Bezirkshauptmann schwieg und sagte erst nach ein paar Minuten, »unter allen, die ich heute wiedergesehen habe, ist er trotzdem mein Freund.« »Ja, Vater.« Zum ersten Mal sagte Karl Josef das Wort »Vater«. »Jawohl, Papa«, verbesserte er sich schnell. Sie fuhren nach Hause. Der Bezirkshauptmann legte die Akten weg, bettete den Kopf zwischen die roten Samtpolster in der Fensterecke und schloss die Augen. Karl Josef sah zum ersten Mal den Kopf des Bezirkshauptmanns waagerecht gelegt, die Flügel der schmalen, knöchernen Nase gebläht, die zierliche Mulde im glatt rasierten, gepuderten Kinn und den Backenbart ruhig gespreizt in zwei breiten, schwarzen Fittichen. Schon silberte er ein wenig an den äußersten Ecken. Schon hatte ihn dort das Alter gestreift und an den Schläfen auch. »Er wird eines Tages sterben«, dachte Karl Josef. »Sterben wird er und begraben werden. Ich werd bleiben.« Sie waren allein im Coupé. Das schlummernde Angesicht des Vaters wiegte sich friedlich im rötlichen Dämmer der Polsterung. Eine große Stille ging vom ruhenden Vater aus. Entschlafen und besänftigt schlummerte auch seine Strenge, eingebettet in der stillen, senkrechten Furche zwischen Nase und Stirn, wie ein Sturm schläft im schroffen Spalt zwischen den Bergen. Diese Furche war Karl Josef bekannt, sogar wohlvertraut. Das Angesicht des Großvaters auf dem Porträt im Herrenzimmer zierte sie, dieselbe Furche, der zornige Schmuck der Trottas, das Erbteil des Helden von Solferino. Der Vater öffnete die Augen. »Wie lange noch?« »Zwei Stunden, Papa.« Es begann zu regnen. Es war Mittwoch. Donnerstagnachmittag war der Kondolenzbesuch bei Slama fällig. Es regnete auch Donnerstagvormittag. Eine Viertelstunde nach dem Essen, sie hielten noch beim Café im Herrenzimmer, sagte Karl Josef, »ich gehe zu den Slamas, Papa.« »Er ist leider allein«, erwiderte der Bezirkshauptmann. »Du triffst ihn am besten um 4.« Man hörte in diesem Augenblick vom Kirchturm zwei helle Schläge. Der Bezirkshauptmann hob den Zeigefinger und deutete in die Richtung der Glocken zum Fenster. Karl Josef wurde rot. Es schien, dass der Vater, der Regen, die Uhren, die Menschen, die Zeit und die Natur selbst entschlossen waren, ihm den Weg noch schwerer zu machen. Auch an jenen Nachmittagen, an denen er zur noch lebenden Frau Slama gehen durfte, hatte er auf den goldenen Schlag der Glocken gelauscht, ungeduldig wie heute, aber darauf bedacht, den Wachtmeister eben nicht zu treffen. Hinter vielen Jahrzehnten schienen jene Nachmittage vergraben zu liegen. Der Tod beschattete und barg sie. Der Tod stand zwischen damals und heute und schob seine ganze zeitlose Finsternis zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und dennoch war der goldene Schlag der Stunden nicht verwandelt. Und genauso wie damals saß man heute im Herrenzimmer und trank Kaffee. »Es regnet«, sagte der Vater, als bemerkte er es jetzt zum ersten Mal. »Du nimmst vielleicht einen Wagen?« »Ich gehe gern im Regen, Papa.« Er wollte sagen, »lang, lang muss der Weg sein, den ich gehe. Vielleicht hätte ich damals einen Wagen nehmen müssen, als sie noch gelebt hat.« Es war still, der Regen trommelte gegen die Fenster. Der Bezirkshauptmann erhob sich. »Ich muss hinüber«, er meinte das Amt. »Wir sehen uns dann.« Er schloss sanfter, als er gewohnt war, die Tür. Es war Karl Josef, als stände der Vater noch eine Weile draußen und lauschte. Jetzt schlug es ein Viertel vom Turm, dann halb drei. Noch anderthalb Stunden. Er ging in den Korridor, nahm den Mantel, richtete lange die vorschriftsmäßigen Falten am Rücken, zerrte den Korb des Säbels durch den Schlitz der Tasche, setzte mechanisch die Mütze vor dem Spiegel auf, und verließ das Haus.